Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. I, Georg Rauch, do declare on oath that it is bona fide my intention to become a citizen of the United States. Ich, Georg Rauch, erkläre hiermit, dass es mein Wunsch ist, Bürger der Vereinigten Staaten zu werden und dass ich für immer auf alle treue Bezeugungen gegenüber Prinzen, Potentaten oder Staatsoberhäuptern irgendeiner Art verzichte, insbesondere auf solche gegenüber dem deutschen Kaiser, dessen Untertan ich war. Mit dieser Erklärung wird am 30. September 1886 aus dem Deutschen Georg Rauch aus Mittershausen im Odenwald ein Amerikaner. Ein Höhepunkt in der Geschichte der Brüder Rauch. Fünf Brüder aus dem Odenwald, die zwischen 1867 und 1880 in die Vereinigten Staaten auswandern. Wie viele Auswanderer im 19. Jahrhundert schreiben auch die Brüder Rauch regelmäßig nach Hause. Im Odenwald haben sie Eltern, einen Bruder und zwei Schwestern zurückgelassen. Historiker schätzen, dass zwischen 1820 und 1914 mindestens 250 Millionen solcher Auswandererbriefe den Atlantik überquerten. Meist wurden sie der ganzen Familie, manchmal sogar dem ganzen Dorf vorgelesen. Nicht selten war die Post aus der sogenannten Neuen Welt der Grund, dass sich auch Verwandte und Bekannte auf den Weg in die USA machten. So war es wohl auch in diesem Fall. Der 27-jährige Schreiner Johannes Rauch schnürt 1867 sein Bündel und macht sich allein auf den Weg über den großen Teich. Er lässt sich in Piqua, einem kleinen Städtchen in Ohio, nieder. So weit weg von der Heimat, dass er kaum damit rechnen kann, sie je wiederzusehen. Am 3. März 1868 schreibt er an Eltern und Geschwister in Mittershausen: »Ich bin nicht mehr gesonnen, nach Deutschland zu gehen. Bloß in dem Fall, ich einmal reich wäre, würde ich Deutschland noch einmal besuchen. Ich und noch ein Nebenarbeiter, ein verheirateter Mann, wir beide wollen miteinander anfangen für uns selbst. Denn in Amerika ist es häufig Mode, dass zwei, drei, vier Männer in Kompanie miteinander anfangen.« Wie viele Deutsche im 19. Jahrhundert kehrt Johannes Rauch seiner Heimat aus wirtschaftlichen Gründen den Rücken. Mittershausen ist in den 60er Jahren ein winziges Dorf, abgelegen in einem Tal unweit von Heppenheim an der Bergstraße. Der Familie gehört eine von 10 Huben. Das sind kleine Bauernhöfe, zu denen weder viel Land noch viel Vieh gehört. Der Hof ist seit 1781 in Familienbesitz. Doch die Familie Rauch ist viel zu groß, als dass sich alle ihre Mitglieder von den kargen Ernten ernähren könnten. 6 erwachsene Söhne, 2 Töchter und nur der älteste Sohn Georg kann erben. Sein jüngerer Bruder Johannes hält diese Aussicht für nicht sehr erstrebenswert. »Ich würde Georg raten, abzugehen von den Gütern und zu mir zu kommen. Denn wenn er sie nimmt, hat er sein Leben lang harte Arbeit und den Rücken voller Schulden. Denn eine gute Gelegenheit zu machen, wird sehr rar sein, um nicht viele Schulden zu behalten. Hier könnt ihr leben wie im Paradies gegen Mittershausen.« Georg zieht es dennoch vor, in Mittershausen zu bleiben. Stattdessen machen sich 1873 die jüngeren Brüder Philipp und Peter auf den Weg in die USA. Philipp ist 24, Peter, der jüngste der Rauchsöhne, 18 Jahre alt. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts müssen Auswanderer einen Antrag stellen, wenn sie ihre Heimat verlassen wollen. So soll sichergestellt werden, dass sie ihren Militärdienst abgeleistet haben und keine Schulden hinterlassen. Peter hat Mittershausen offenbar heimlich und ohne amtliche Erlaubnis verlassen, wie die meisten seiner Brüder. Im Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt findet sich nur der Antrag des 24-jährigen Philipp Rauch, des einzigen der Brüder, der seinen Militärdienst bereits abgeleistet hatte. Er war als hessischer Soldat 1870 in den Krieg gegen Frankreich gezogen. Viele Auswanderer verlassen ihre Heimatorte bei Nacht und Nebel. Zu groß ist die Angst, ihr Reisevorhaben könne vereitelt werden. Ende März 1873 schiffen sich Philipp und Peter auf der Saxonia ein, einem Dampfschiff der Hamburg-Amerika-Linie. Dampfschiffe sind auf der Route nach Nordamerika zu diesem Zeitpunkt längst die Regel. Waren keine 20 Jahre zuvor mehr als die Hälfte der Auswanderer auf Segelschiffen unterwegs, entscheiden sich jetzt fast 95% der Auswanderer für die schnelleren Dampfschiffe der Hamburg-Amerika-Linie. Für Philipp und Peter Rauch ist die Schiffspassage Teil des Abenteuers. Ausführlich berichten sie in ihrem ersten Brief von der Überfahrt. Die Fahrt ging anfangs ganz leidlich, bis gegen den dritten bis vierten Tag. Als wir an England vorbeifuhren und wir auf die hohe See kamen, wurde es etwas ungestüm. Das Schiff wurde alsdann in der Folge des Windes ins Schwanken gebracht. Und es dauerte nicht lange, so wurde uns schwindlig. Und auch mancher musste sich brechen. Allein, dies dauerte nicht lange. In 2 bis 3 Tagen geht dies alles vorüber. Philipp hat die Überfahrt offenbar nicht als besonders mühsam empfunden. Die Bedingungen an Bord der Dampfschiffe sind tatsächlich weit besser als auf den Segelschiffen. Mussten sich dort oft 3 bis 4 Menschen ein einziges Stockbett teilen, hat auf den Dampfschiffen jeder sein eigenes Bett. Auch die Lebensmittelversorgung ist besser, denn in Hamburg werden mittlerweile alle Schiffe auf ausreichende Verpflegung kontrolliert. Zu essen gibt es in der Regel Pökelfleisch, Speck, Graupen, Hülsenfrüchte und Reis. Außerdem Mehlspeisen und Pudding. Die Kost auf dem Schiff ist auch nicht zu verachten. Wir haben täglich mehr Fleisch und Brot bekommen, als wir essen konnten. Und haben so viel Essen wegwerfen müssen. Man muss aber hier voraussetzen, dass es keinem so schmeckt, als wenn er auf Land ist und arbeitet. Außerdem braucht man auf dem Schiff nicht zu klagen über Langeweile. Denn auf einem Schiff, wo bereits 800 Passagiere sind, ist Zeitvertreib aller Art. Hier hörte man immer Musik und Gesang, den ganzen Tag. Sogar haben sie auf dem Verdeck getanzt. Und Matrosen und Passagiere waren alle eine Kameradschaft. Am 16. April legt die Saxonia in New York an. Die Brüder hält dort nichts. 2 Tage später machen sie sich mit dem Zug auf den Weg nach Piqua. Am 21. April 1873 stehen sie vor ihrem Bruder Johannes, den sie seit gut 6 Jahren nicht mehr gesehen haben. Es war dieses eine große Überraschung für unseren Bruder, als wir ihn beim Abendessen antrafen, wo er an uns doch nicht gedacht hatte. Die Freude war bei uns allen eine sehr große, als wir einander die Bruderhand reichen konnten. Der Johannes hat uns zwar nicht sicher erkennen können, den Peter hauptsächlich und mich hielt er immer für den Georg, und sagte, dass wir beide so große Ähnlichkeit miteinander bekommen hätten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts stellen die Deutschen die größte Einwanderergruppe in den USA. Als Farmer und Handwerker sind sie in ihrer neuen Heimat angesehen. Die meisten lassen sich dort nieder, wo sie Landsleute finden. Ganze Landstriche im ländlichen Mittelwesten sind mehr oder weniger deutsch. In manchen Gegenden finden der Unterricht in den Schulen und die Gottesdienste ganz selbstverständlich auf Deutsch statt. Unter den Freunden und Bekannten ihres Bruders finden sich Philipp und Peter schnell zurecht. Denn die Deutschen und Freunde von Johannes laufen uns den ganzen Tag, sobald wir auf die Straße gehen, nach und führen uns in die Wirtschaften, wo dieselben so viel zu trinken bezahlen, dass man nur trinken kann. Denn in Piqua hat man fast lauter Deutsche. Und hier ehrt ein Deutscher den anderen mehr wie bei euch. Dennoch hält es Philipp nicht lange in Piqua. Heinrich Boger, auch er ein Auswanderer aus dem Odenwald, bietet ihm Arbeit. Boger besitzt in Urbana, einem Städtchen 28 Meilen von Piqua entfernt, eine Landmaschinenfirma. Nur ein Jahr später scheint es, als habe Philipp in Amerika sein Glück gefunden. Stolz legt er 1874 einem seiner Briefe eine Geschäftskarte der Urbana Plow Works bei. Das ist die Firma Heinrich Bogers, der nicht mehr der alleinige Besitzer ist. Philipp hat sich inzwischen als Partner eingekauft. Unter dem Bild eines Pfluges kann man in Druckbuchstaben die Namen Boger und Rauch im Logo der Firma erkennen. Auch sonst hat Philipp gute Nachrichten. Er baut ein Haus. 3 Zimmer und eine Küche soll es haben. Der obere Stock ist ausbaufähig, denn Philipp hat 9 Monate nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten geheiratet. Magdalena Sterchi ist eine Schweizer Immigrantin, die bereits seit 5 Jahren in Urbana lebt. Ich hoffe nicht, eine schlechte Gelegenheit gemacht zu haben. Sie ist fleißig und brav. Außerdem hat sie auch ein Vermögen von $1,000. Das heißt man in Deutschland ein schönes Vermögen. Und ich hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, jedenfalls schlechtere Gelegenheit gehabt. Es ist in diesem Land nicht wie in Deutschland, dass man nur auf das Geld sieht bei Heiratsgelegenheiten, sondern die Leute sehen noch mehr darauf, in was für einem Namen man steht und kein Trinker ist. Denn man sieht hier die Lumpen und Faulenzer viel häufiger wie bei euch. Es kommt daher auch oft vor, dass reiche Mädchen arme Burschen heiraten und reiche Burschen arme Mädchen. Im Gegensatz zu Philipp sind Johannes und Peter um diese Zeit längst nicht mehr so optimistisch. Sie sehen sich mit völlig unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert. Der Herbst des Jahres 1873, des Jahres, in dem Philipp und Peter in Ohio ankommen, markiert den Beginn einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise. Bald sind mehrere Millionen Menschen arbeitslos. Wer noch in Lohn und Brot steht, sieht sich mit massiven Lohnkürzungen konfrontiert. Allein in New York werden ein Viertel aller Arbeiter entlassen. Hunderttausende Männer ziehen auf der Suche nach Jobs, Nahrungsmitteln und einem Dach über dem Kopf von Staat zu Staat. Unter ihnen sind auch Johannes und Peter. Johannes kann kaum noch Aufträge als Schreiner ergattern. Außerdem leidet er unter starkem Rheuma. Arbeitslos und krank plagt ihn Heimweh nach dem Odenwald. Die Zeiten sind wirklich überaus schlecht. So schlecht es beinahe sein kann. Sollte es noch eine Zeit anhalten, werde ich, so ich gesund bleibe, in vielleicht 1 bis 2 Jahren nach Deutschland gehen. Doch er geht vorerst nicht nach Deutschland zurück. Stattdessen irrt er, der sich inzwischen ganz amerikanisch John nennt, auf der Suche nach Arbeit von Stadt zu Stadt. Verstärkt wird die Krise 1876 durch den unklaren Ausgang der Präsidentenwahl. Nach der ersten Auszählung führt der Demokrat Samuel Tilden knapp vor seinem republikanischen Gegner Rutherford B. Hayes. Doch kann keiner von beiden die erforderliche Mehrheit von 185 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen. Erst ein Wahlausschuss des Kongresses bestimmt im Februar 1877 den Republikaner Hayes zum Präsidenten. In diesen Jahren haben es die Rauchs nicht leicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vom Paradies fern der Heimat ist in den Briefen nach Hause nicht mehr die Rede. Auch bei Urbana Plow Works laufen die Geschäfte offenbar schlecht. Philipp schreibt frustriert nach Hause: Es waren die Zeiten für die letzten 4 Jahre nicht lobenswert, denn die Ernten sind schlecht und so große Geschäftsdocking sind eingetreten. Erst seit letztes Jahr sieht man wieder besseren Zeiten entgegen. Ich bin schon selber mit dem Gedanken umgegangen, wenn ich alles, was ich besitze, für einen guten Preis verkaufen könnte, dass ich wieder nach Deutschland gehen würde. Denn in diesem Lande ist man so vielen Krankheiten unterworfen. Hauptsächlich ist meine Frau nicht sehr gesund. Wenn man aber wieder hört, wie die Leute von der Regierung geknebelt werden und fast ihre Habe für Steuer geben, so vergeht einem der Mut. Denn hier lebt man in einem Land vollständiger Freiheit und braucht keinen Fürsten anzubeten. Hier kann ich mich neben den Präsidenten stellen und zu ihm sprechen, was ich will, und ziehe keinen Hut vor ihm ab. So viel politische Freiheit scheint den zu Hause gebliebenen reizvoll. 1880 machen sich 2 weitere Rauchbrüder auf den Weg in die Vereinigten Staaten. Als die Wieland am 15. Juni in New York anlegt, sind Georg und Nikolaus Rauch an Bord, 28 und 35 Jahre alt. Mit Nikolaus reist seine gesamte Familie, seine Frau Agnes, 32, sowie die Kinder Elisabeth, Georg, Margarete und Peter, die zwischen 9 und 2 Jahre alt sind. Agnes ist schwanger, noch im gleichen Jahr wird die Tochter Anna geboren. Nikolaus' Ankunft markiert eine entscheidende Wende im Leben der Auswanderer. Da, wie euch wohl bekannt sein wird, ich den festen Grundsatz noch zu Hause führte, mich in Amerika niederzulassen, stehe ich nunmehr an dem Ziele, wo mein Plan in Erfüllung gegangen ist. Ich sowie alle meine Brüder sind dieselbe Meinung und wollen alle Bauerei treiben. Wir haben uns daher schon manchmal in hiesiger Gegend erkundigt, Land auszufinden. Haben könnten wir es überall, allein es ist zu teuer. Um zu unserem Zielpunkt zu kommen, haben ich und Griesemer vor einigen Tagen die westlichen Staaten bereist, wo wir im Staate Missouri, etwa 580 Meilen von hier, passendes Land vorfanden. Mein Bruder Philipp machte nachträglich auch dieselbe Reise, hielt es auch vorzüglich gut für uns und hat daher für mich und ihn 160 Acres, ungefähr 240 Morgen nach eurem Maß, gekauft. Das passende Land liegt in Billings im US-Bundesstaat Missouri, rund 260 Meilen von St. Louis entfernt. Dort haben sich bereits einige Deutsche niedergelassen. Rund 200 Einwohner habe das Städtchen, zwei Kirchen und zwei Schulen, mehrere Läden, eine Apotheke und einen Arzt, berichtet Nikolaus stolz nach Mittershausen. Missouri ist 1821 der 24. Bundesstaat der Vereinigten Staaten geworden. Bei der Ankunft der Rauchbrüder 1880 ist das Land westlich des Mississippi noch ländlich geprägt. Mehr als die Hälfte des Landes ist nicht urbar gemacht. Grund und Boden ist daher weit billiger zu bekommen als im dichter besiedelten Ohio. So ziehen 1881 auch Johannes, Philipp und Georg nach Billings und bewirtschaften jeder sein eigenes Stück Land. Nur Peter, der Jüngste, bleibt in Ohio, wo er 4 Jahre zuvor Caroline Winter, eine junge Frau aus Baltimore, geheiratet hat. Ich bin jetzt seit 4 Wochen in Springfield in Arbeit, wo es mir besser gefällt als in Urbana, denn hier sind mehr Werkstätten und auch mehr Deutsche, wo man sich doch mehr daheim fühlen tut als bei lauter Englischen. Aber doch tut es mir ein wenig bange nach meinen Brüdern, die in der Wüste sind. Ich gedenke, nächstes Jahr auch bei ihnen zu sein. Ich wäre gerne auch mit ihnen gereist, aber meine Schwiegereltern wollten es nicht zugeben. Sie sagten, sie wollten ihre Kinder nicht in der Wildnis haben und sie mir Geld zulegten, dass ich Philipp seine 2 Häuser kaufen konnte und ich jetzt 3 habe. Aber ich bin doch nicht zufrieden hier without meine Brüdern. Nach einem Besuch in Billings hat Peter für die Eltern in Mittershausen gute Nachrichten. Sie haben schöne Farmen und große. Johannes hat bloß 4¾ Äcker, aber direkt an der Stadt. Er arbeitet auf seinem Beruf, ist ganz gut zufrieden. Philipp und ein anderer Mann haben eine Dreschmaschine miteinander gekauft. Er verdient gut und will diesen Winter eine Säge kaufen zum Bordschneiden, wo auch Geld drinnen ist. Nikolaus und Frau sind munter und zufrieden, arbeiten hart, um die Farm unter Kultur zu bringen. Wenn sie anhalten, werden sie bald klar haben. Peter, der Jüngste, zieht 1884 nach Billings, 11 Jahre nachdem er mit seinem Bruder Philipp in New York an Land gegangen war. Auch er kauft sich eine Farm, auf der er mit seiner Frau 8 Kinder großzieht. Seine Schwiegereltern, die ihre Kinder so ungern in der Wildnis sehen wollten, ziehen übrigens später nach und eröffnen eine Bäckerei. Doch während Peter, Georg, Philipp und Nikolaus ihr Glück machen, verschlechtert sich Johannes' Lage zusehends. Er leidet unter schwerem Rheuma. 1885 attestiert ihm ein Arzt aus Missouri: Hiermit bescheinige ich, dass ich heute John Rauch von Billings, Missouri, untersucht habe und dass ich ihn in den letzten 2 Jahren zu verschiedenen Zeiten untersucht habe und dass er wegen einer Deformierung des linken Ellbogengelenks und verschiedenen krankhaften Zuständen herrührenden Schwäche ich ihn nicht als einen gesunden und rüstigen Mann bezeichnen kann. Ende 1886 kehrt John Rauch zurück nach Mittershausen im Odenwald, wo er am 10. Oktober 1888 stirbt, gerade 47 Jahre alt. Danach werden die Briefe in den Odenwald spärlich. Die Rauchs fühlen sich offenbar inzwischen in Billings heimisch. 1886 nimmt Georg die amerikanische Staatsbürgerschaft an, so wie später auch Philipp, Peter und Nikolaus. Bis heute leben in Missouri Nachfahren der Brüder, einer von ihnen sogar in dem Haus, das Philipp nach seiner Ankunft für sich und seine Familie kaufte. Dort existiert auch noch ein Bild aus dem Jahr 1902. Es zeigt Georg Rauch mit seiner Frau und seinen 5 Kindern. 20 Jahre, nachdem er nach Billings gekommen ist, sieht er mit seinen inzwischen 50 Jahren ganz amerikanisch aus. Frisur und Schnauzbart erinnern ein wenig an den Schriftsteller Mark Twain. Ein echter Amerikaner eben.